Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitagnacht. Das ist eure Nacht. Ihr könnt hier bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und wenn ihr faxen wollt, 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, Thomas, 36 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Thomas. Ja, wie folgt. Also es ist doch etwas lustig und etwas peinlich gewesen. Und zwar war es folgt. Meine Freundin und ich damals, wo wir noch zusammen waren, wir waren experimentierfreudig. Ja. So, und da haben wir auch Sexspielzeug benutzt. Mhm. Und dann gibt es ja diese japanischen Liebeskugeln, diese kleinen Bällchen mit den Bändeln dran. Ja. So, und das war uns irgendwie zu langweilig, weil da nur eine Kugel ist, die nur mal hin und her rollt. Und dann haben wir gesagt, probieren wir mal aus diese Ginseng-Kugeln, die man so in der Hand rollt, diese großen. Ja, die sind aber relativ groß, ne? Es gibt ja in verschiedenen Größen. Ja. Das ist also nicht die Übermega-Größe, sondern sagen wir mal die normale Größe. Das klappt auf jeden Fall. Knüpft dein Thema, ich ahne das jetzt schon, an unser Thema gestern an. Ja, richtig. Sex mit Pannen. Richtig. Ah ja. Genau, das hatte ich gestern gesehen, aber ich bin nicht durchgekommen. Ah ja. So, ja, wie gesagt, und meine damalige Freundin, die hatte dann, wir waren auf eine Fete eingeladen und hatte sich die Kugel dann schon zu Hause eingeführt gehabt, aber ohne, dass ich das wusste. Eine Kugel? Eine Kugel. Mhm. In welcher Größe ungefähr Durchmesser? Na, was hat die für ein Durchmesser? Die Kugeln, die Ginsengkugeln, Durchmesser ungefähr 3 bis 4 Zentimeter. Ja. So, weil die Kugeln, die klimpern, also die vibrieren schöner als diese japanischen Liebeskugeln, die man so in so Sexshop kaufen kann. Kann also nur empfehlen, wirklich. Naja, wie ja es sei. Sie hat sich dann eingeführt, sie sind dann auf diese Party gegangen und ich merkte also, dass meine Freundin schon relativ nervös wurde. Also wusste ich schon, was drauf kann, dass sie sich eben halt eingeführt war. Mhm. So, und dann war es also nicht eingeplant, dass wir da übernachten, bloß wir hatten dann eben halt da übernachtet und dann haben wir bei den Bekannten geschlafen und die hatten so einen ausziehbaren Couch, so eine Ikea-Couch, sowas Billiges eben halt. Mhm. Nicht gegen Ikea, wie du gestern sagst. Natürlich nicht, überhaupt. Naja, auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall so scharf, dass wir also richtig losgelegt haben und dann waren wir in der Position, Reiterposition, sie oben, ich unten. Ja. Und dann wurde sie so aufgestochert dadurch, durch diese Kugeln eben, dass meine auch eingeführt war, dass die Couch zusammengebrochen war. Auch ist die Couch. Also so, das hatten wir gestern auch schon mal. Richtig, das hat sie also öfters, das musste sie also auch feststellen. Ja. So, aber dadurch, dass die Couch zusammengebrochen war, hat sie sich so dermaßen erschreckt dadurch, dass sie verkrampft hatte. Sie hat also einen Vaginalkrampf gehabt. Ui, ui. So, jetzt saß sie oben, ich unten und ich kam nicht da raus. Weil es ist so bei der Frau, wenn die einen Vaginalkrampf ist, einen Krampf kriegt. Das ist also wirklich anatomisch, ist das so. Also gibt es das wirklich? Ja, ja, das gibt wirklich. Das ist und man kommt als Mann dann nicht raus? Nein, weder vor noch zurück. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, ist eine Schwester. Also sie hatte jetzt die Liebeskugel in sich und es gab einen Vaginalkrampf. Ich steckte und auch noch. Du warst auch noch da. Zum Anschlag, ja. Da hast du dann nicht mehr gesagt, lass uns nach Laramie reiten. Nein, habe ich nicht. Das hast du dann nicht mehr gesagt. Ich hatte es erstmal versucht rauszukriegen, aber zwischendurch, weil es so einen dicken Bums gegeben hat, sind dann eben unsere Bekannten aufgewacht. Und das Einzige, was wir machen konnten, Hilfe rufen. Ne? Sag mal, unter uns Männern, das muss doch dann, wenn es denn sowas gibt, und ich glaube es dir jetzt mal, das muss doch unglaublich wehtun. Es tut tierisch weh. Aber der Große wird doch dann ganz klein und könnte doch dann rausflutschen. Im Leben nicht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, das ist wie, also wenn, ich weiß nicht, wie diese Ringe heißen. Es gibt ja extra Cockringe. Genau diese. Achso, das Blut wird abgeschnürt. Richtig. Er bleibt groß und der Krampf bewirkt, dass er nicht klein wird. Richtig, das Blut geht rein, aber nicht mehr raus. Horror, das sind ja Horrorgeschichten. Das tut weh. Mir läuft ja eiskalt den Rücken runter. Richtig. Naja, wie auf jeden Fall sei, meine Bekannten kamen dann auf die Idee, wir müssen einen Krankenwagen anrufen. So, dann haben die einen Krankenwagen angerufen. Ja, und dann kamen die natürlich erstmal grinsend da rein, weil wir saßen ja nur immer so in dieser Position. So, und die hatten kein Mittel dagegen, weil es gibt extra kampflösendes Mittel dafür. Und das führt ein normaler Krankenwagen nicht mit, weil da rechnet ja keiner mit. Also mussten die ins Krankenhaus. Wie hat man euch dann zusammen... Richtig, auf der Bahre. Wie wir erstmal auf der Bahre waren, das war auch eine Aktion. Das ist ja filmreif. Du musst immer überlegen, sie saß immer noch oben drauf. Ne? Und mittlerweile waren wir erst also echt rot angelaufen vor Peinlichkeit, aber es ging ja nur. Und du hattest Schmerzen. Ja klar, ich hatte Schmerzen, logisch, weil es wurde ja immer oben, der Kopf wurde ja dicker. Ja. So, dann waren wir im Krankenhaus und dann hat es dann endlich mal dieses krampflösende Mittel gekriegt. Wohin kriegt man das? Sie hat es also in die Vaginal reingesetzt, also direkt vaginal gespritzt gekriegt, weil sonst geht es nicht. So, und dann war ich endlich draußen. Und oben, das oberste Stück war also schon sehr dunkelrot angelaufen, weil, wie gesagt, Blut kommt rein, aber ich gehe nicht raus. Ja, ja. So, und dann hatten wir das Problem ja noch mit der Liebeskugel, ne? Die steckte ja noch die da drin. Die steckte auch noch drin. So, und dann mussten wir dem Arzt irgendwie begreiflich machen, dass diese Liebeskugel noch da drin war. Ja. Aber das hatte sie dann gemacht, weil ich war mittlerweile draußen. Das war also doch eine peinliche Sache, wo wir hinterher wirklich totgelacht haben. Also, das war dann so eine Notfallstation im Krankenhaus? Ein ganz normales Krankenhaus mit Ambulanz. Ja. Notfall, ja. Und hier, ich weiß nicht, ob du das hörst. Hörst du das? Das ist die Kugel. Das ist eine von den Kugeln. Ja, ich kenne die. Auch so Esoterikläden und so. Da kann man die, glaube ich, auch genau. Sag mal, dann lagt ihr da auf diesem OP, ihr beiden, richtig? Und umringt von dem Notarzt. Nur von dem Notarzt. Operationsärzt, ja klar. Wie ist der denn damit umgegangen? Ist der ganz professionell damit umgegangen oder war dem das auch peinlich? Ja, was heißt professionell? Ich glaube, sowas ihm ist wahrscheinlich noch nie passiert. Ne? Aber der wusste, wo das Entkrampfungsmittel zumindest gestapelt war oder versteckt war. Ja, klar, aber er kam schmunzelnd da rein und ich meine, wir mussten das natürlich auch irgendwie erklären. Das war auf jeden Fall hinterher eine lustige Sache. Das ist ja wirklich ein Ding. Ich dachte immer, das sind so Gespenstergeschichten. Nein, diese Vaginalkrämpfe. Nein, es passiert. Das passiert wirklich. Ja, hast du denn nicht jetzt immer Horror und immer Angst, wenn du mit einer Frau schläfst, dass das nochmal passieren könnte? Nein, weil es passiert also in den seltenen Fällen. Es kann passieren, muss aber nicht passieren. Bloß. Kann man denn vorbeugen? Ja, brauchst eine Nadel dazwischen. Wie bitte? Nadel, also in irgendeinem spitzen Gegenstand, so dass eine Reaktion eventuell dieser Frau, die eben Hals verkrampft, dass du versuchst, mit der Nadel ihr im Hinterteil zu stechen. Ach, in ihr Hinterteil? Richtig, dass sie dadurch wie so einen Schreck kriegt, dass sie wieder entkrampft. Ach so, also das heißt... Das hat uns der Chefarzt da gesagt. Das hat der Chefarzt gesagt? Ja, klar. Das heißt, wir sollten beim Sex immer, wir Männer, eine Nadel parat haben, um gegebenenfalls der Frau die Nadel in den Po zu stecken. So ungefähr, als sicherheitshalber, ja. Aber ich meine, ich tue es nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Es ist wahrscheinlich aber auch sehr selten. Ne? Es ist wirklich sehr selten, es tritt also wirklich sehr selten auf. Aber wenn es passiert, ist es also sehr schmerzhaft. Wir wollen uns alle, wir Männer wollen uns auch gar nicht zu sehr in dieses Thema hineindenken. Nee, kriegst hinterher Angst. Ja, kriegst Angst, ne? Und wir lassen ab von den Frauen, das darf ja nicht sein. Nein, um Gottes Willen. Nein, deswegen verzichten wir nicht darauf. Aber wirklich, es passiert. Aber Liebeskugeln ist ein guter Tipp, meinst du? Das ist also doch, also wenn eine Frau, sag ich mal, so in Anführungsstrichen nicht zu eng gebaut ist, ist das also ein sehr guter Tipp. Also du hast dann auch Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt, obwohl die Liebeskugel drin war. Richtig, hast da genug Platz. Mhm. Und klingt das dann auch so ein bisschen, wenn du dagegen stößt? Ja, du hast Musik. Du hörst es also. Das sind ja wieder heiße Tipps heute Abend. Aber es ist wirklich, ich kann also wirklich nur empfehlen, wenn so einigermaßen wirklich nicht zu eng gebaut sind. Ja. Man muss ja nicht sofort so Riesenteile nehmen. Es gibt sie wirklich in verschiedenen Größen. Es gibt sie ja zum Beispiel auch für Frauen etwas kleiner. Ja. Aber wirklich, wenn eine Frau es mit so Liebeskugeln probiert, die man so in so einem Sexshop kauft, ist mit Wendel dran, ja. Und sie probiert so eine Kugel aus, die man so in der Hand räumt, mit dieser Musik, wie ich gerade vorgestellt habe. Ja, ja. Die schmeißt diese Liebeskugel aus dem Sexshop. Thomas, gut, dass ihr wieder richtig gesund seid und fit. Doch, ist alles wieder noch. Hoffen wir, dass nie wieder sowas passiert. Ich hoffe es auch. Danke für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Danke dir, du Mann. Tschüss. Tschüss. Markus, 24. Ja, hallo. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Dein Thema. So, und zwar, gestern ist meine Freundin bei mir gewesen. Ja? Besser gesagt, sie hat mich von der Arbeit abgeholt, wir waren kurz vor Pizza essen. Und danach hat sie mich halt auf ein Thema angesprochen. Und zwar geht es sich darum, sie möchte halt, dass ich mit ihrem besten Freund intim werde. Deine Freundin möchte, dass du mit ihrem besten Freund intim wirst? Mit ihrem Kumpel praktisch, ja. Hä? Warum? Tja, warum? Gute Frage. Ich sag mal so... Hast du irgendwie eine schwule Ader? Nein. Überhaupt nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Warum will sie das dann? Ja, sie stand schon früher mal, hat doch schon mal gesagt, ja, sie mag gerne schwule Leute, oder besser gesagt schwule Männer, also sehen halt auch ziemlich gut aus und so weiter, aber... Also sie will davon angetörnt werden? Richtig, genau. Was heißt denn intim werden? Was sollt ihr denn miteinander machen? Ja, so genau was hat sie nicht gesagt, jedenfalls, dass wir halt zusammen Geschlechtsverkehr machen sollen. Und sie will daneben sitzen? Sie will halt mit der Kamera dazu schauen. Mit der Kamera. Und das aufnehmen, aufzeichnen, das ist kein Scherz, ja. Ziemlich lustig. Der Typ, den kennst du auch ganz gut, mit dem du da es machen sollst? Den kenne ich mittlerweile auch ganz gut, ja. Ist der denn schwul? Nee, der hat auch eine Freundin. Der hat auch eine Freundin, ist auch nicht schwul. Wie soll das dann funktionieren? Ja, ihr kotzt doch wahrscheinlich ab, wenn ihr loslegen sollt miteinander. Ja, wahrscheinlich schon. Also deswegen weiß ich nicht, wie es funktionieren soll. Was weiß der denn schon von der Idee deiner Freundin? Ja, das weiß ich noch nicht. Wie? Das weißt weiß du nicht. Noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat sie es dir zuerst gesagt. Ja, Markus, was willst du machen? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Also ich weiß, ich habe sowas noch nicht erwartet von ihr. Mhm. Kannst du dir denn in deinen verwegensten Fantasien überhaupt vorstellen, dass du in irgendeiner Weise mit einem Mann Sex machen könntest? Muss ja nicht gleich der knallharte Sex sein, sondern irgendwie so ein bisschen Sex, Blümchensex. Also normalerweise nicht. Was heißt normalerweise? Unnormalerweise ja? Nee, gar nicht. Also ein entschiedenes Nein? Entschiedenes Nein. Also du kriegst bei einem Mann keinen Hoch? Richtig, genau. Da könnte der auch machen, was er wollte? Der könnte machen, was er wollte. Ja, dann ist das Thema ja eigentlich klar, ne? Ja, normalerweise. normalerweise schon. Aber was hast du ihr denn geantwortet, als sie das vorgeschlagen hat? Ja, sie hat halt gesagt, ja, hör mal, wie ist es? Ich sag, ja, ich weiß es nicht. Ich wollte ja also jetzt nicht direkt Nein sagen. Warum aber, nicht? Warum eigentlich nicht? Wenn du so eine klare Position hast, warum sagst du dann nicht gleich klar Nein? Ist nicht mein Ding. Tja, gute Frage. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Ne, eigentlich müsstest du doch dann so reagieren, oder spätestens jetzt so reagieren. Ja. Wenn du das nicht willst. Ich hätte sie natürlich ja wirklich fragen sollen, ob der Kumpel von ihr das auch weiß. Zum Beispiel, ja. Ja. Könntest du dich dann, vielleicht kann man sich auf einen Kompromiss einigen, könntest du dir denn vorstellen, dass ihr mal zu dritt was macht? Der Kumpel, du und sie? Ja, gut, das noch eventuell. Ne? Eventuell. So kannst du ihr entgegenkommen, dass man vielleicht da, wenn du da Bock drauf hast und er auch. Ja. Und nicht gleich diese Hardcore-Variante. Ja, ja. Ne? Vielleicht, wenn ihr das mal so zu dritt macht, vielleicht, man weiß ja nicht, kommst du ja doch mal auf den Geschmack ein bisschen da vielleicht dich zu nähern. Ja, sie muss sowas früher schon mal gemacht haben, weil ich bin jetzt 2,5 Jahre mit ihr zusammen. Ja. Und, Also die Freundin ist ein schlimmer Finger. Meine Freundin ist ein schlimmer Finger, genau. Dann will sie es gleich mit Video aufzeichnen, damit sie sich das hinterher dann immer genüsslich angucken kann. Ja, ist unglaublich eigentlich, oder? Jetzt würde ich ja gerne mit deiner Freundin mal sprechen. Die ist nicht zufällig nebenan oder sitzt bei dir? Nee, das leider nicht. Markus, wäre das ein Kompromiss, dann schlag ihr das doch mal vor. Ja, klar, dann mache ich das. Ne? Und wenn du das machst, wenn ihr das gemacht habt, oder wenn es dazu kommen sollte, rufst du mich nochmal an, versuchst nochmal durchzukommen? Ja, klar, dann ruf ich mal. Würde mich interessieren, wie du das gefunden hast. Okay. Ja? Alles klar. Viel Spaß. Tschüss, Markus. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, 0180 5678 111, das ist die Telefonnummer. Und die Faxnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 110. Und wenn ihr faxt, schreibt bitte eure Telefonnummer drauf, damit wir euch gegebenenfalls zurückrufen können und euch dann hier gleich in die Sendung einstellen können. Es geht weiter mit Martin und er ist 24 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Hi, dein Thema. Ja, und zwar erstmal schön, dass ich mehr durchkomme hier. Ja. Und nett, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Und zwar, ich hatte ein Problem. Ja. Und zwar, ich war mit einer Mutter zusammen und mit der Tochter zusammen. Oh. Das riecht nach Problemen. Das war ein Problem. Nee, jetzt wohl nicht mehr, aber das war einer. Aha. Erzähl mal ein bisschen so über die ganze Sache. Ja, und zwar, ich habe erst mit der Mutter Verhältnis gehabt. Ich habe sie mal kennengelernt in der Stadt. Mhm. Und ja, sie sah sehr sympathisch aus. Wie alt war die Mutter denn? Die war 46. Ah ja. Oh, jetzt 47, ja, 46. Ja. Ja, rausgegangen und ich habe sie zum Essen eingeladen. Ja, und sie hat mich eingeladen zu Hause zum Gläschen Wein. Mhm. Mitgegangen. Ja, und ich wusste noch nicht, dass sie eine Tochter hatte. Mhm. Sie hat mir auch nichts davon gesagt. Und da hat sich jemand mal rausgestellt, dass sie eine Tochter hatte und ich habe sie gesehen. Und in dem Augenblick, wo ich sie gesehen habe, habe ich mich direkt in ihr verliebt. Wie lange lief denn die Affäre zwischen dir und der Mutter da schon? Noch nicht so lange, ungefähr, ja, ein paar Monate. Ein paar Monate, dann hast du die Tochter gesehen. Die war vermutlich in deinem Alter oder so. Ja, sie war ein bisschen jünger. Bisschen jünger. Dann hast du dich in die auch gleich verknallt. Eben. Wusste denn die Tochter davon, dass du mit der Mutter verbandelt warst? Nein, eben nicht. Aha. Ja, und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ja, hat sich so entwickelt. Ich meine, ich bin einmal mit der Mutter im Bett gegangen. Mhm. Ja, und eben hat sich herausgestellt, dass ich irgendwie die Tochter hat das in ihr mitgekriegt, dass ich mit der Mutter zusammen bin. Mhm. Obwohl ich schon mit der Tochter zusammen war. Oh. Ja. Das brach wahrscheinlich für das arme Mädel die Welt zusammen, oder? Das war ein Weltuntergang, war das. Ja. Gab es eine große Szene? Eine sehr große Szene, ja. Mhm. Und wie bist du denn letztendlich da rausgekommen aus der Sache? Ja, wie soll ich sagen? Gut, ich meine, ich habe von da einen Anschluss gekriegt und von da einen. Mhm. Und das war ziemlich peinlich für mich, sag ich mal. Hast du denn dann letztendlich beide Frauen verlassen? Ich musste beide Frauen verlassen. Warum? Ja, ich weiß jetzt nicht, ja, warum. Ich meine, ich konnte die Mutter nicht mehr in Augen gucken und die Tochter schon gar nicht mehr. Mhm. Also nach diesem Vorfall, nachdem die Tochter euch da entdeckt hatte. Ja, ja. Mhm. Und dann ging das relativ schnell, dass du dich dann auch von der Mutter getrennt hast. Ja. Mhm. Ich habe ihr auch gesagt, hör mal, wir können nicht mehr länger zusammenbleiben und... Hat sie das dann so hingenommen, akzeptiert, die Mutter? Ja, Ja, schon. Ich meine, sie hatte sehr viele Probleme mit ihrer Tochter. Mhm. Und das klappt dann nicht mehr so ganz. Wie lange liegt das jetzt schon zurück? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und du hast dann nie wieder was gehört von den beiden? Ich sehe sie öfter noch in der Stadt rumrennen und ich versuche sie nochmal irgendwie aufrechtzuerhalten, dass ich mal Hallo sage, mhm, oder... Aber nur, sie ignorieren mich. Also, ach, die sagen nicht mal guten Tag oder so? Nein, gar nicht. Hey, hey, hey. Nee. Bereust du das so im Nachhinein, dass du dich da so rein hast verwickeln lassen? Ich bereue es, ja. Mhm. Also den Fehler werde ich wahrscheinlich nicht nochmal begehen. Ja. Also wenn du dich mit einer Mutter, also mit einer unter Umständen, mit einer älteren Frau, die eine Mutter ist, ganz genau, ja, dann ist die erste Frage, hast du eine Tochter? Nein, habe ich nicht. Nein, das ist mir klar. Nein, dann fragst du die Frau, ob die eine Tochter hat, ne? Ja, klar, ja. Ja, und dann lässt sie dir erstmal die Tochter vorführen. Ja. Martin, das war die Geschichte, aber du bist ja nun, du hast ja dann konsequent gehandelt, ne? Und das hat sich dann nicht Monate noch hingezogen. Nein, um Gottes Willen. Das ist ja ganz gut dann zumindest. Also wenn sie da schon Monate hingezogen hätte, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen schlimmer das ausgegangen. Das wäre härter gewesen. Hast du eine Freundin im Moment? Jetzt habe ich eine, ja. Und die ist wie alt? Die ist 19. Die ist 19? Ja. Und du bist auch nicht in die Mutter verliebt? Nein. Nein. Nein. Nee, nee. Martin, danke für den Anruf. Ja, bitteschön, Dorian. Alles Gute. Alles gut. Tschö. Ciao. Ich grüße Steffen. Und Steffen ist 17. Hallo, Domian. Ja, Steffen. Ja, ich habe ein Problem und ich habe nämlich eine ziemliche Abneigung gegen Spinnen. Gegen Spinnen? Jawohl. Das ist auch ziemlich schlimm, denn ich spraye mein Zimmer immer so zweimal täglich. Wie? Und ich schlafe auch nur im Schlafsack, weil da die Chance nicht so groß ist. Wo schläfst du? Im Schlafsack. Ach, im Schlafsack. Ja. Hör mal, du sprühst dein Zimmer, mit was sprühst du das denn aus? So mit Insekten? Mit Insektenspray, richtig, ja. Bist du wahnsinnig? Zweimal am Tag? Zweimal am Tag, ja. Das ist hochgiftiges Zeug. Ja, aber danach lüfte ich auch immer. Trotzdem, das bleibt ja überall hängen, in den Fasern. Das kriegst du ja nicht so schnell rausgelüftet. Ja gut, es riecht dann danach zwar immer noch ein bisschen, aber... Aber, das ist doch völlig übertrieben. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich mal in eine Spinne in meinem Zimmer hatte. Wohnst du in einer Gegend, wo es so viele Spinnen gibt? Ja, ich wohne ein bisschen mehr auf dem Land und leider gibt es da Spinnen. Mhm. Und also früher, also ich hab immer noch häufig Spinnen, auch im Badezimmer, aber ja, das sprühe ich auch manchmal auf. Wohnst du alleine? Nein, ich wohne noch mit meinen Eltern zusammen. Was sagt deine Mutter dazu, dass du alles absprühst immer in deinem Zimmer? Ja, die findet das ein bisschen kindisch, aber... Die findet das wahrscheinlich hysterisch oder so. Ja, nicht so ganz. Also sie hat nicht so viel Angst vor Spinnen wie ich. 17 Jahre? Ja. Seit welchem Lebensalter hast du schon so Angst und Ekel vor Spinnen? So seit 14, 15. Mhm. Also kam das ganz plötzlich? Nee, immer so mit der Zeit. Also Spinnen ja sind ja sowieso nicht so schöne Tiere. Mhm. Aber so mit der Zeit hatte ich immer mehr Angst, so wie die sich bewegen und die Haare. Hast du vor denen Angst oder hast du Ekel vor den Spinnen? Ja, beides. Also, beides. Wenn ich eine sehe, dann zucke ich schon erstmal zusammen und hole ein großes Buch und klatsch drauf. Also du tötest sie schon? Ja, natürlich. Also die Angst dann davor hast du nicht, sie Nein, zu töten? Nein, also davon nicht. Aber ich ekel mich auch sehr. Sind es bestimmte Spinnen, die dich besonders beängstigen? Sind es kleine, große, dicke, dünne? Ja, also kleine nicht so sehr, aber meistens diese größeren. Die fetten? Richtig, die Vogelspinnen mag ich nicht so gerne, aber die gibt's ja. Stell dir mal vor, wir spielen jetzt mal was durch, ne? Wir nehmen mal an, du wärst jetzt hier bei mir zu Gast hier im Studio und wir säßen uns gegenüber. Und ich würde jetzt hier unter meinem Studiotisch ein Kästchen hervorholen. In diesem Kästchen sind drei dicke Spinnen, so richtig eklige, dicke Dinger. Mhm. Ich würde die mit der Hand rausnehmen und du musst still sitzen bleiben und ich lasse die auf deinen Arm krabbeln. Was würde passieren? Das könnte ich nicht. Was würde passieren? Ja, wahrscheinlich würde ich sie schnell abschütteln und weglaufen. Nehmen wir an, wir würden dich festbinden, dass du gar nicht weglaufen könntest. Was würde in dir vorgehen in dem Moment? Ja, also... Würdest du... viel Ekel und ich will irgendwie probieren, mich so schütteln, dass ich es abkriege doch, dass es runterfällt. Würdest du schreien? Vielleicht. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Steffen, wie stark ist denn dieses Denken schon so in deinem Alltag drin? Denkst du den ganzen Tag an Spinnen? Also ich gehe noch zur Schule und also da ist es nicht so stark. Aber wenn ich dann nach Hause komme, in die gewohnte Umgebung, wo auch immer öfter Spinnen sind, da denke ich schon dran. Mhm. Ja. Also ist das schon ein wichtiger Bestandteil so deines Alltages auch, sich damit zu beschäftigen? Ja, richtig. Also wenn ich mich mit Freunden treffe, nicht so, aber wenn ich schon allein zu Hause bin, dann... Hast du den Eindruck, dass das so im Laufe der Jahre stärker geworden ist? Nein, eher weniger. Eher weniger. Früher hatte ich schon, also in der Mitte, so mit 16 Jahren, hatte ich ziemlich viel Angst vor Spinnen, aber es ist jetzt ein klein bisschen weniger geworden, weil ich habe schon lange keine mehr gesehen. Steffen, weißt du, was das Beste ist bei solchen Sachen immer? Da kann man, also in einem gewissen Rahmen kann man da selbst sich therapieren, kann man selbst was gegen tun, indem man sich dieser Angst oder diesem Ekel, den man empfindet, indem man sich diesem Ekel, dieser Angst aussetzt, indem man es versucht, das sind so kleine Schritte, zu trainieren, meinetwegen eine Weile in der Nähe, ist in deinem Fall in der Nähe einer Spinne zu bleiben, sie nicht eben gleich rauszuschmeißen oder totzuschlagen, sondern immer ein bisschen näher ran, vielleicht mal 5 Minuten, hinterher mal 10 Minuten. Also das Problem insofern zu lösen versucht, indem man sich damit konfrontiert. Ganz knallhart irgendwann. Und irgendwann wirst du es vielleicht sogar schaffen, dass jemand eine Spinne über den Arm läuft und du sagst, na und, eine Spinne halt. Das ist sehr unverständlich. Ja, versuch mal so diese kleinen Schritte. Wenn das nicht funktioniert und wenn das noch größer wird, das Problem für dich, dann musst du mal, finde ich, zu einem Psychologen gehen, dass du da mal in gute Hände kommst, eine fachkundige Beratung. Ja, das ist sowas Ähnliches, hat meine Mutter auch schon mal gesagt. Ja, wenn das überhand nimmt. Würdest du gerne ein paar Worte mit meiner Psychologin noch reden, dazu, jetzt? Nein. Das nicht, also so schlimm ist es noch nicht. Nee, so schlimm ist es nicht. Versuch mal ein bisschen selbst an dir zu arbeiten und vielleicht schaffst du es ja. Ja, okay, ich probier's. Viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss, Steffen. Okay. Ciao. Ich begrüße herzlich Sven. Und Sven ist 26. Ja, schönen guten Abend, Domian. Sven, hi. Ja, offenes Talk. Ja, also ich möchte gerne über meine große Liebe Anita sprechen. Über Anita? Ja. Deine große Liebe Anita? Ja, genau. Was ist denn mit Anita los? Ja, Anita hat mich Mitte Oktober verlassen und irgendwie, ich komme da nicht so ganz drüber weg. Ich liebe sie und irgendwie, es gibt für mich auch keine andere Frau. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Nur 1,5 Jahre irgendwo. Mhm. Und sagt, irgendwie ist nicht lang, aber das waren doch irgendwie die prägendsten, also war irgendwie die prägendste Zeit meines Lebens. Mhm. Ich muss jetzt gerade mal schon ein bisschen schmunzeln. Wir sind ja alle im Moment im Schlagerfieber, ne? Und als ich gerade Anita höre, was fällt mir da ein? Ja, das ist in diesem Schlager da. Von Costa Cordalis, ne? Ja, ich weiß nicht, von wem. Ein schrecklich blöder Schlager eigentlich. Aber das, darüber wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Mhm. Wieso hat Anita dich verlassen? Ganz einfach, ich war ein Arschloch. Also. Du warst ein Arschloch? Ja. Warum? Das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber na gut, also... Ich glaube, kurz gesagt wahrscheinlich. Ja, kurz erzählt. Ja, ich versuche es mal kurz zu machen. Also Anita ist 34 Jahre alt jetzt, ich bin 26. Sie ist also, ja, 8,5 Jahre älter als ich und sie hat 4 Kinder. Mhm. Und mit der zweitältesten kam ich dann nicht so ganz zurecht, die schwer erziehbar war im Heim. Und wie ich noch mit der Anita zusammen war, haben wir es dann versucht, so, kommt nach Hause und versuchen wir es. Aber das lief alles nicht so und es war einfach nur Stress, Stress und jeden Tag war es Stress. Und also du hast dich da auch überfordert gefühlt, was die familiäre Situation betrifft? Ja, ich war da doch überfordert da mit ihren Kindern, beziehungsweise voll mit der Christine, also ihre zweitälteste. Mhm. Und aber warum warst du ein Arsch, wie du gerade gesagt hast? Ganz einfach, weil irgendwie in dieser Zeit wurde ich immer aggressiver, dadurch, dass ich jeden Tag Stress mit der Kurzen hatte. Und das Ganze ist dir über den Kopf gewachsen? Das Ganze ist mir über den Kopf gewachsen und... Anita musste es ausbaden irgendwie. Du hast dann auch Gefühle gegen sie entwickelt. Oder du hast an ihr ausgelassen? Ja, an ihr ausgelassen. Mhm. Also sag mal, ich wurde ziemlich schnell laut, also wurde ziemlich schnell aggressiv. Sag mal, ich habe sie nicht geschlagen, aber... Für jede Kleinigkeit wurde ich ziemlich schnell laut und das kann einfach nicht angehen. Dann hat sie irgendwann gesagt, hier, Junge, Sven, das war's, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ist ganz klar. Ich meine, im Nachhinein kann ich mich nur wundern, dass sie nicht schon eher gesagt hat, ist Feierabend. Hast du denn noch gewisse Anläufe versucht, Anita zurückzugewinnen? Ja, immer wieder, aber mein Gott, sie spricht noch nicht mehr mit mir. Mhm. Aber das... Eben dadurch, dass sie hat 2 Wochen, nachdem wir auseinander waren, einen neuen Mann gehabt, Heinz und... Den Heinz? Ja, Heinz und... Und mit dem ist sie jetzt immer noch zusammen? Ja, mit dem ist sie jetzt immer noch zusammen und naja, wie sie... Wie lange seid ihr jetzt auseinander? Wir sind jetzt 7 Monate auseinander. Na, na. Oh, das klingt alles aber sehr schlecht für dich, Sven. Ja. Anita hat Heinz, das heißt, Anita scheint es gut zu gehen. Ja, weiß nicht, ob es ihr gut geht, weil Heinz ist... Sag mal, es wurde viel gesagt, Heinz ist der Supermann und weiß nicht, aber im Endeffekt ist er irgendwie auch nicht so der tolle Macker-Typ. Na gut, aber sie hat aber auch keine Anstalten mehr unternommen, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Nein. Überhaupt gar nichts. Ne? Nein. Ja, dann vergiss es. Sven, vergiss es. Vergiss es. Weiß nicht. Also ich sag mir so im Nachhinein jetzt so, ich habe jetzt 34 Kilo abgenommen. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich war auch ein bisschen korpulenter oder was das. Ich sag mal, ich war einfach fett. Mhm. Hatte 120 Kilo, jetzt habe ich noch 84 Kilo. Mhm. Mach ein bisschen Sport und versuche einfach gut auszusehen. Mhm. Und komm mal irgendwie, weiß nicht, das war so der Tritt im Hintern, den ich gebraucht habe, macht er jetzt auch ein bisschen beruflich. Ja, das ist doch gut. Dass ich irgendwie auf die Beine komme und Dann hast du das Beste rausgemacht. Dass sie nur sieht irgendwie, was hat sie da für einen schlechten Heinz und was könnte sie für einen guten Sven haben. Und du wirst sie also noch beeindrucken im Nachhinein. Ich möchte sie beeindrucken und dass sie irgendwie... Wenn du ihr nicht zu sehr auf die Pelle rückst und sie da belagerst und belatscht, das tust du ja offensichtlich nicht, ist das vielleicht gar nicht so ein schlechter Weg. Und dann versuch das halt noch eine Weile, vielleicht hast du ja auch Erfolg. Ja, es wäre eine wirklich gute Sache. Vielleicht bist du dann ja doch interessanter als Heinz. Bitte? Vielleicht bist du dann ja doch interessanter als Heinz. Ja, wäre schön, aber ich werde es sehen. Ne? Sag mal, ich bin da nicht unbedingt so optimistisch, aber irgendwo, das war vielleicht der Tritt im Hintern, den ich brauchte. Und ja. Lieber Sven. Wenn sie jemals wieder mit mir zusammenkommen, dann weiß ich nicht. Also nie wieder so, wie ich war. Das ist ein Wort. Ne, das, also, nee, nie wieder. Alles Gute. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Sven. Tschüss. Tschüss. Ingo. 29. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Ingo. Was ganz anderes. Ja, Themenwechsel. Ich würde ganz gerne, ja, ganz krass, den Blick lenken auf den vergangenen Tag, den 8. Mai. Ja. Der da 1945 das Kriegsende des Zweiten Weltkrieges bedeutet hat. Ja, so gerechnet, habe ich das jetzt richtig, 53 Jahre hier. Ich bin Leiter eines freien Theaterensembles. Ja. Und wir haben es immer schon zum Ziel gemacht, solche Tage ein bisschen aufzugreifen und irgendwie ins Bewusstsein zu rücken der Öffentlichkeit. So mit öffentlichen Lesungen zum Beispiel. Deswegen bin ich auch etwas aufgedreht heute Abend, weil wir nämlich justament gestern Abend in Hürth bei Köln eine solche Lesung gemacht haben. Was habt ihr gelesen? Von Novemberland von Günter Grass. Mhm. Also Novemberland von Günter Grass. Das sind 13 Sonette, die Günter Grass 1993 unter dem Eindruck von Mölln, des tödlichen Brandanschlages von Mölln geschrieben hat. Wir haben die damals zum 9. November, also auch so ein geschichtsträchtiger Tag, urgelesen. Bei uns in Bergisch Gladbach, wo wir produzieren. Was ist denn deine persönliche Motivation, jetzt an diesem Tag oder alljährlich sich mit diesem Tag zu beschäftigen? Naja, nicht alljährlich, aber also ich finde es eben immer kurios, dass solche Tage wie so bei runden Geburtstagen so vor 3 Jahren, 50 Jahre her, immer unglaublich pompös gefeiert werden. Und dann meistens in den 5 Jahren oder in den 4 darauffolgenden Jahren völlig unter den Tisch fallen. Und dann so 55 Jahre. Dann geht's wieder los, und 60 Jahre dann. Wenn überhaupt. Was bedeutet denn für dich, du bist ja nur auch nur sehr jung, 29, was bedeutet für dich dieser Tag? Also wir haben uns da immer viele Gedanken darüber gemacht, so Zusammenbruch oder Neubeginn, so dieser Gegensatz. Natürlich, ich habe natürlich auch zum Beispiel über Verwandte, also Oma, beziehungsweise mein Vater ist auch relativ alt, kaum wirklich direkte Berichte darüber mitbekommen. Ich finde es einfach, es ist ein so bedeutsamer Tag, weil da wirklich eine neue Ära begonnen hat, von der wir, glaube ich, so in unserem politischen System, wie es so um uns herum ist, immer noch in Anführungsstrichen profitieren. Also, natürlich. So wie das damals neu geordnet wurde. Na gut, mittlerweile durch 89 ist es schon wieder umgeändert worden, also ist schon wieder eine neue Phase eingetreten. Aber, Die demokratischen Grundkonstellationen sind eben immer noch so bedeutsam, finde ich, als Grundlagen für uns, für unser Zusammenleben, dass ich das wichtig finde, darauf hinzuweisen. Also haben wir jetzt auch im Rahmen unserer Sendung an diesen Tag nochmal erinnert. Okay. Ich bedanke mich sehr für deinen Anruf und auch für die Inhalte. Jo. Alles Gute, tschüss. Jetzt haben wir auf die Sekunde 1.30 Uhr und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. auf die Sekunde 1.31 Uhr. Hier ist Domian, hier ist Radio 1 Live und hier ist das WDR-Fernsehen mit unserem Talkradio. Und das heißt, dass ihr hier einfach so anrufen könnt, wenn ihr Lust und Bock habt, mit mir zu reden. Über welches Thema auch immer. Sei es über den 8. Mai oder sei es über die Liebeskugeln. Also es gibt überhaupt gar keine Themenbegrenzungen hier bei uns. Solltet ihr zum ersten Mal diese Sendung hier sehen und hören. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann geht das unter 0180 5678 111. Das ist die Telefonnummer 0180 5678 111. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich den Markus und der ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Markus. Ja, meine Geschichte ist folgendes. Und zwar habe ich vor einiger Zeit, also schon etwa anderthalb Jahre her, habe ich ein Mädchen kennengelernt. Mhm. Und ich habe mich auch in sie verliebt, sie sich anscheinend auch in mich. Mhm. Ja, und jetzt haben wir schon seit etwa einem halben Jahr etwas miteinander laufen. Mhm. Und ich habe jetzt vor einem Monat festgestellt, dass sie also ein zweites Leben führt und als Prostituierte arbeitet. Wie hast du das festgestellt? Freunde von mir, die waren abends im Auto unterwegs und haben sie wohl auf einem Strich gesehen. Und du bist sicher, dass die Freunde... Ja, daraufhin bin ich dann vor einem Monat da auch nochmal vorbeigefahren. Ja. Und ich habe sie ganz klar erkannt. Du bist aber weitergefahren? Ich bin weitergefahren, auf jeden Fall. Und sie weiß im Moment nicht, was du weißt? Nee, das weiß sie nicht. Mhm. Als du das mitbekommen hast, als die Bekannten dir das zum ersten Mal gesagt haben und als du dann selbst da vorbeigefahren bist, was ist denn da in dir vorgegangen? Ja, ich dachte zuerst, das sei ein schlechter Scherz. Und ja, ich war allerdings ein bisschen eher verzweifelt und dadurch habe ich wirklich auch mal nachgeguckt. Und naja, es hat sich halt bestätigt, leider. Liebst du dieses Mädchen sehr? Bisher schon. Jetzt mittlerweile bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Weil sie... Ich bin ein bisschen im Zwiespalt jetzt mit meinen Gefühlen. Weil sie dieses Doppelleben führt? Oder weil sie dich belogen hat bisher? Oder weil sie etwas verschwiegen hat? Ja, das kann ich nicht so ganz klar trennen. Also ich denke eher, weil sie dieses Doppelleben führt. Mhm. Nachdem du das jetzt weißt... Ja. Hast du mit ihr danach auch schon geschlafen? Nee. Deshalb nicht? Deshalb nicht? Ja, also ich habe den Kontakt ein wenig eingeschränkt jetzt in den letzten Monaten, seitdem ich das weiß. Mhm. Also die Beziehung, die lief dann eigentlich ziemlich einseitig. Es kam alles nur noch von ihr aus. Mhm. Und sie weiß gar nicht, was mit dir los ist? Nee. Und rätselt wahrscheinlich, warum Markus sich so verhält? Ja, denke ich mal schon. Ja, vermutlich also, ja. Mhm. Ja, also Jetzt frage ich dich, warum hast du denn die Frau nie angesprochen darauf? Oder warum sprichst du sie nicht an darauf? Es ist nicht ganz einfach für mich. Also ich kenne sie jetzt schon seit einiger Zeit, schon bestimmt seit anderthalb Jahren. Mhm. Und ich kann nicht einfach zu ihr hingehen und ihr das sagen, was ich weiß. Doch, das kannst du. Genau das kannst du. Aber ich denke mal, damit bringe ich sie auch in Verlegenheit. Das mag sein, aber es muss ja auch schon eine große Not in diesem Mädel vorherrschen, dass sie sich auch nicht traut, dir das zu sagen. Sie ist ja wahrscheinlich auch in einem ganz großen Zwiespalt und hat vielleicht auch ein ganz stark schlechtes Gewissen dir gegenüber. Und traut sich wahrscheinlich nicht, es dir zu sagen, weil sie dann wieder Angst hat, dass du sie verlässt und dass du enttäuscht bist. Also das ist ja so eine gegenseitige Angst. Ja, vielleicht will sie aber auch gar nicht, dass ich das weiß. Ja, aber das ist doch dann kannst du sie doch nur wirklich damit konfrontieren. Dann könntest du ihr ja vorhalten, dass sie dich belogen hat bisher und sie ein doppeltes Spiel spielt. Ich finde, du könntest ihr das zumuten. Entweder du kannst es ihr zumuten oder du hilfst ihr einfach heraus aus ihrer selbstgewählten Ecke des Geheimnisses. Also ich weiß auch nicht, wie die Beziehung dann weiterlaufen sollte. Nee, aber die hätte dann vielleicht eine Chance, dass sie sich weiterentwickelt. So wie es jetzt ist, hat die überhaupt keine Chance mehr. Mhm. Ne? So hast du dein Wissen und du kannst gar nicht mehr, du bist ja völlig, völlig gelähmt auch, ne, wahrscheinlich, ja. Und zurückgenommen und weiß ich was alles. Ja. Ich finde, dass wenn man schon auch so ein Privatverhältnis miteinander hat und eigentlich zusammen war, ne, ihr wart ja eigentlich zusammen. Ja, waren wir. Ja, dann musst du das doch sagen, Mensch, Markus. Unbedingt. Mhm. Da gibt's überhaupt gar nichts zu zögern. Ja. Nimm die nächste Gelegenheit und sag ihr das. Und vielleicht fällt ihr ein Stein vom Herzen. Vielleicht tut's dir auch gut, das auszusprechen. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich dahinter ja eine ganz dramatische Geschichte. Kann ja sein, dass sie gezwungen ist, in dem Milieu zu arbeiten. Vielleicht, ne? Das ist doch auch wichtig für dich zu wissen. Ja, klar. Also mach das mal, ganz sicher. Also bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es richtig ist. Ja, also ich werde versuchen. Viel Glück. Gut, danke schön. Tschüss, Markus. Okay, tschüss. Tschüss. Jasmin. Hallo. 16 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen. Und? Und? Wie geht's? Okay, gut eigentlich. Und selbst? Scheiße. Ja. Deshalb hast du auch angerufen hier. Wahrscheinlich doch, klar. Magst du erzählen? Also ich habe ziemlich großen Mist gebaut. Und zwar, ich habe mit meinem Bruder geschlafen. Mhm. Wie alt ist der Bruder? 18. Mhm. Wann? Das fing vor 2 Monaten an. Wie kam es dazu? Ja, er war halt ein Jahr in Amerika und hat sich auf ganz verändert. Der ist total lieb geworden. Er hört mir endlich mal zu, was ich sage. Was er vorher nicht getan hat. Nein, wir haben uns vorher nur gestritten, bevor er gegangen ist. Und irgendwann, ich stehe halt total auf Horrorfilme, hat er mir einen mitgebracht. Das Relikt war das. Und dann saßen wir zusammen auf der Couch. Wir sind halt jedes Wochenende alleine. Ihr wohnt beide aber noch bei den Eltern. Ja, beide. Er geht ja auch noch zur Schule. Und dann haben wir angefangen, uns zu küssen. Und dann haben wir uns eigentlich in dem Moment noch sehr erschrocken. Fängt man damit ja als Geschwisterpaar nicht mal so irgendwie einfach so an? Hattet ihr was getrunken? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ihr habt Fernsehen geguckt, Video geguckt und... Ja, ich lehne mich halt immer gerne an Leute an, wenn ich mit denen irgendwo sitze. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass irgendwann mal so weit kommt. Also du hast dich dann an ihn auch angelehnt? Ja, das ist für mich eigentlich normal. Er ist ja mein Bruder. Ja, hast du das früher, bevor er, also vor seiner Reise, hast du das da auch schon mal gemacht? Nein. Das nicht? Da haben wir uns dann nur gestritten, der hätte mich dann wahrscheinlich vom Sofa geschmissen oder so. So, jetzt hast du dich an ihn angelehnt? Ja. Und dann? Weiß nicht, wir haben uns dann dabei ein bisschen unterhalten. Eigentlich ganz normal. Und ich war eigentlich schon ein bisschen in ihn verliebt, weil er hat sich halt verändert. So lieb war er wirklich noch nie. Und dann wollte ich halt mich mal vernünftig auch wieder mit ihm an dem Abend unterhalten. Haben wir sogar seine Freundin auch gesprochen. Ach, er hat eine Freundin? Er hat eine Freundin seit 2,5 Jahren. Du hast aber keinen Freund? Nein. Und dann... Weiß ich nicht, haben uns auf einmal geküsst und wir haben uns eigentlich relativ erschrocken und ich bin dann in mein Zimmer gegangen, stumm. Ja, und dann 4 Tage später haben wir das erste Mal darüber gesprochen, hat nicht lange geholfen und dann habe ich halt mit ihm geschlafen. Ihr habt darüber gesprochen? Ja. Mit welchem Tenor habt ihr darüber gesprochen? Was kam dabei rum? Gar nichts. Wie gar nichts? Habt ihr gesagt, das gibt's ja nicht? Habt ihr gesagt, es war gut? Oder habt ihr gesagt, es war schlecht? Oder? Nein, wir haben schon gesagt, dass wir das eigentlich überhaupt nicht dürften, weil wir halt Geschwister sind. Ja. Und das ist ja vom Gesetz her verboten. Ja, genau. Und wir haben uns da so ein bisschen drüber unterhalten, waren eigentlich auch beide gleicher Meinung. Dass man das nicht tun sollte? Dass ihr das nicht tun solltet? Aber irgendwann haben einen so die Gefühle übermannt und dann ist es halt dazu gekommen. Direkt nach diesem Gespräch, an dem gleichen Tag oder Abend? Ja, abends mehr, das war so nachmittags. Und von meist so bis 10 alleine zu Hause in der Woche und am Wochenende halt ganz. Und von wem ging da dann die Initiative aus? Von ihm. Von ihm? Ja. Und du hast es dann mitgemacht? Ja. Aber er hat dich nicht dazu gezwungen? Nein. Nein. Auf keinen Fall. Und wie war das für dich und für euch? Also für mich war es schön. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, er hat zwar gesagt, dass er es schön fand, aber ich meine, ich weiß nicht. So, wann? Das war jetzt wann? Das erste Mal. Ach, es gab mehrfach miteinander geschlafen? Ja. Wie viel Mal schon? Ich kann es leider nicht mehr zählen. Wie viele Monate geht das dann schon? Also es geht jetzt 2 Monate und vor einer Woche habe ich das letzte Mal mit ihm geschlafen. Und redet ihr auch noch darüber oder macht ihr es ganz einfach? Problematisiert? Nein, wir reden schon. Das ist kein Problem. Und halt während des Reden passiert das oder man sieht sich einfach nur an. Eure Eltern wissen natürlich nichts davon? Nein. Es weiß niemand was davon, davon gehe ich aus. Doch, eine weiß das. Eine Freundin? Ja. Aber nicht seine. Alex heißt das Mädchen, die ist bei mir auch in der Klasse, genauso wie die Julia, das ist seine Freundin. Und wenn ich das der Julia sagen würde, ich wüsste halt nicht, wie sie reagieren würde. Beschreib doch für mich nochmal begreiflicher deine Gefühle. Würdest du sagen, ich frage dich konkret, würdest du sagen, dass du in ihn wirklich verliebt bist? Ja. Auf jeden Fall. Warst du schon mal richtig groß verliebt? Du bist erst 16. Ja, richtig groß verliebt kann man halt nicht sagen. Aber ich bin in ihn verliebt, auf jeden Fall. Hattest du schon mal, gab es schon eine, deine erste große Liebe? Gab es die schon? Nein. Also er gehört schon zu den Menschen, die ich am meisten liebe. Ich meine, gut, das ist ja okay. Das kann man ja von seinem Bruder auch sagen. Ja, aber anders. Anders, halt. Ja, gut. Weißt du, ich frage dich jetzt gerade so penetrant, Jasmin, ob du schon mal eine erste große Liebe hattest. Ich will dir jetzt nicht unterstellen, weil du so jung bist, dass du das noch gar nicht richtig einordnen kannst. Trotzdem sage ich dir, dass du natürlich nicht den Vergleich hast. Wenn du jetzt schon mal eine ganz große Liebe gehabt hättest und mir jetzt dann danach sagen würdest, ich bin genauso in meinen Bruder verliebt wie damals in XY, dann hätte das für mich noch einen anderen Stellenwert als so. Im Moment empfindest du das vielleicht als die ganz große Liebe, weil es sowas Besonderes noch gar nicht gab in deinem Leben. Aber vielleicht ist es das ja in Wirklichkeit gar nicht. Sondern du hängst jetzt in dieser Emotion-Geschichte, in dieser Gefühlsgeschichte so sehr drin, dass du denkst, das ist die erste wirklich große Liebe. Das mag sein, aber es gibt für mich im Moment keinen anderen. Was sagt denn dein Bruder überhaupt auch zu der Tatsache, dass er eine Freundin hat? Also er hatte mir irgendwann mal geantwortet, dass er uns beide braucht und beide liebt. Und da habe ich gedacht, das geht aber nicht. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten zu Julia ehrlich sein. Ich möchte sie halt nicht als Freundin verlieren. Bist du eifersüchtig auf sie? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin mit dem, also Steffen, also heißt mein Bruder, ist auch bei mir auf der Schule. Und wenn ich die dann halt beide in der Pause sehe und die beiden sich küssen und er guckt mich dabei an. Oder wir sind jeden Freitag in unserer Stammkneipe. Jasmin, ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei dem, was du da alles erzählst. Ich glaube, dass ihr euch da sehr in große Schwierigkeiten hineinbegibt. Und zwar immer mehr, je mehr ihr das weiter betreibt. Ja. Also einmal ist natürlich ganz klar, dass es gesetzlich verboten ist. Ihr macht euch strafbar. Moralisch reden wir jetzt mal nicht darüber, das ist jetzt nicht das Thema. Es geht jetzt erstmal um die gesetzlichen Sachen. Und dass so eine Liebe eine sehr schwere oder schwierige oder fast gar keine Zukunft hat. Ich weiß. Und ich habe auch Angst vor der Zukunft. Ja, und es liegt ja jetzt auch an dir. Ich meine, du könntest ja jetzt sagen, ich ziehe die Notbremse und sage jetzt, ich will das nicht mehr. Du das habe ich ihm gesagt. Ja, aber du machst es ja weiterhin mit. Nein, seit einer Woche gar nicht mehr. Ach, das ist aufgrund von deinem Statement dann gelaufen so, weil du das so gesagt hast. Ja, aber ich glaube einfach, wenn er wieder auf mich zukommen würde, in irgendeiner Situation, wo es mir halt selbst nicht sehr gut geht, dass es jedes Mal wieder dazu kommen würde und er ist einfach auch nicht ehrlich. So gar keins von uns beiden. Ich will dir jetzt auch mal sagen, du bist jetzt so verliebt in deinen Bruder. Ich finde das auch alles nicht in Ordnung, was er macht. Ich hab eine schlechte Meinung über ihn. Einmal nutzt er nutzt dich aus. Du bist nun mal die Jüngere. Und du bist auch die Unerfahrenere im Gegensatz zu ihm. Dann hat er noch ein Mädchen, eine Freundin. Und sagt dann noch so einen blöden Satz, er braucht euch beide. Also der Herr Pascha will von allen Seiten bedient werden. Das ist nicht in Ordnung. Eigentlich würde ich das genauso sehen, wenn ich ihn halt nicht so lieben würde. Weil, ich weiß nicht, er ist da und ich bin einfach glücklich. Wenn er nicht da ist, jetzt ist er zum Beispiel wieder bei seiner Freundin und ich kann nicht schlafen. Ist klar. Aber das liegt auch deshalb daran, Jasmin, weil du dich so sehr in diese Sache hineingesteigert hast im Moment. Du denkst ja an nichts anderes mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Ist doch so. Ist ja auch schwierig. Du bist ja auch ständig mit ihm konfrontiert aufgrund der engen Wohnsituation. Ja, aber unsere Zimmer liegen auch nebeneinander. Ich höre im Endeffekt alles. Es steht denn an, dass er irgendwie in nächster Zeit auszieht? Nein. Er bleibt auch noch da. Ja, er wurde zurückversetzt, weil er ein Jahr in Amerika war, ist freiwillig zurückgegangen. Also ist er noch 2 Jahre bei mir an der Schule. Was würden eure Eltern sagen, wenn die das erfahren würden? Ich glaube, die würden einen von uns beiden auf jeden Fall sofort wegschicken. Und wir dürften uns wahrscheinlich nie wiedersehen. Meine Eltern sind auch sehr konservativ, obwohl da sehe ich es ein. Ich meine, das ist wirklich was nie hätte passieren dürfen. Jasmin, ich sag's nochmal, ich glaube, dass dein Bruder, du willst natürlich jetzt kein schlechtes Licht auf ihn werfen, aber ich glaube, dass dein Bruder die Hauptschuld trägt an dieser ganzen Misere. Und ich glaube auch, dass er dich ausnutzt. Und du bist zwar jünger, aber trotzdem glaube ich, dass du auch stark genug bist, wirklich weiterhin Nein zu sagen, auch wenn er auf dich zukommt. Ich glaube, das ist die allerbeste Lösung in diesem sehr komplizierten Konflikt. Ich möchte dir es anbieten. Das ist wirklich sehr, ich möchte dich jetzt nicht einfach so verabschieden, weil ich schon merke, dass es dir nicht gut geht. Sprich doch ja jetzt gleich im Anschluss noch mit meiner Psychologin eine Weile. Ja, ist okay. Ist das okay? Die Annette ruft dich gleich an, nachdem du jetzt hier gleich aufgelegt hast. Also leg auf, sie ruft dich gleich an. Ja, okay. Ja, also meine Meinung ist klar, ne? Ja, ist in Ordnung. Mhm. Danke, dass du mir zugehört hast. Tschüss, Jasmin. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich, wen nehmen wir? Die Silke. Die Silke ist dran, 25. Ja, Herr Jürgen. Hallo Silke. Das ist ja echt der Knaller, dass ich durchgekommen bin. Weil ich habe gerade eigentlich nur so aus einer Laune raus angerufen. Ja, mein Thema ist, ihr habt ja eben schon den Rückblick gestartet, Zweiter Weltkrieg und so. Mhm. Und ja, ich möchte jetzt nach vorne blicken. Und zwar, was haben wir morgen für einen Tag? Ach, morgen. Ganz Deutschland fiebert ja. Doch morgen. Ne? Du sprichst doch darauf an. Ja, natürlich. Morgen um diese Zeit wissen wir alles. Da wissen wir alles, genau. Wenn wir es dann noch mitkriegen, wissen wir alles. Sind wir alle ganz glücklich? Oder wir liegen betrunken, todunglücklich irgendwie unter den Tischen? Ich weiß es nicht genau. Ja, ich rufe eigentlich an, weil ich habe halt eben auch so Fernsehen geguckt schon so den ganzen Abend. Ja. Und der ist ja halt echt auf jedem Kanal. Überall, ja. Ja, und ich wollte halt einfach mal drüber sprechen, weil ich ihn halt auch schon länger kenne. Mhm. Also ich bin schon seit ein paar Jahren Fan von ihm und ich war halt dabei, wo alles begann, bei der Rückkehr nach Mendocino im Luxor. Sprechen wir einfach mal den Namen aus. Ja, sollen wir Meister sagen oder sollen wir Gildo Horn sagen? Sagen wir mal Gildo Horn. Oder sollen wir Horst Köhler sagen? Nee, sagen wir Gildo. Sagen wir Gildo. Ja. Ja, und ich wollte eigentlich nur erzählen, also weil eben war, glaube ich weiß nicht, ob es auch im WDR war oder woanders, weil er halt überall war, ja. War eben Frank Laufenberg und dieser Moderator von der ZDF-Hitparade. Und das war auch im WDR, das war die Sendung Palazzo, ja. Ja, genau. Mhm. Und die haben dann halt darüber spekuliert, ob Gildo jetzt auf den fahrenden Zug des Schlagerbooms aufgesprungen wäre. Und ich muss also ganz eindeutig sagen, dass es also nicht der Fall ist. Weil er das schon so lange macht, weil ne? Weil er das schon so lange macht. Er hat den fahrenden Zug doch erstmal ins Fahren gebracht. Genau, und das hat Frank Laufenberg, also der hat wohl sogar eine Professur oder einen Lehrstuhl für Popularmusik, sagte die Frau, die das moderiert hat. Und der hat also gesagt, also das wäre ja gar nicht sein Verdienst. Er wäre da halt aufgesprungen. Er wird das zwar gut machen und so, aber er wäre ja auch erst seit einem Jahr bekannt und so weiter. Völliger Blödsinn. Da ist Herr Laufenberg aber in seiner Professur nicht sehr gut informiert. Ja, ne? Ja, und das wäre ja auch von den Medien jetzt gemacht. Aber er war halt echt vor 5 Jahren ja, schon genau. Ach, na klar, das weiß ich auch. Und das fing halt auch so lustig an, weil ich habe in Köln halt gekellnert im La Croque. Das ist auf der Zülpicher Straße in der Nähe vom Luxor. Mhm. Jetzt Prime Club. Mhm. Und der Kollege von mir, der Jens, wir hatten immer zusammen Küche sonntags und der meinte dann, ja, komm mal mit ins Luxor, da singt einer Schlager nach. Jetzt muss man dazu sagen, der Jens hört sonst eher so, ja, so ganz ernst ja, Musik, ja. Also was ganz anderes. Und ich sag noch, ja, wie Schlager, warum soll ich denn da hingehen und so? Und dann hat er mich halt gezwungen und dann sind wir dahin und ab da waren wir jeden Sonntag da. Ich war sogar in den verliebt, in Gildo. Ach, aber ich hoffe, das hat sich ein bisschen gelegt. Ja, das hat sich gelegt. Du denkst nicht an Gildo Horn, wenn du mit deinem Freund schläfst. Nein. Silke, ich muss dich was fragen als Fachfrau. Ja. Eine Frage, die mich sehr bewegt, die mich beschäftigt in den letzten Wochen so. Ja. Was passiert mit Gildo Horn? Nehmen wir den Fall an, dass er morgen abkackt, dass er, weiß ich, Platz 15 oder 20 macht. Mhm. Wird er weiter ein Star bleiben oder werden die Medien und werden die Fans ihn fallen lassen? Also die Fans sind ja schon so lange eigentlich dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fans den fallen lassen. Ja, vielleicht, dass so der eiserne Kern, der bleibt dabei. Aber so meinst du, dass so diese große Popularität, die im Moment herrscht, durch und mit Gildo Horn, bleibt das bestehen oder wird er es ja doch dann sehr schwer haben? Ja, also ich meine, wenn er dann nicht mehr so medienpräsent ist, ich meine, das ist auf der einen Seite auch gut, weil wenn er immer nur da ist, geht er den Leuten ja auf die Nerven. Aber ich denke schon, dass das so bleibt. Also es war halt damals wirklich so, du kamst aus der Küche, stankst nach Zwiebeln, hast dich beschissen gefühlt, bist ins Luxor gegangen. Und hast mitgesungen. Und danach warst du glücklich. Egal, du konntest vorher Schicksalsschläge erlebt haben. Ja, ja, das ist, ja. Und was er sagt, ist auch gar nicht immer irgendwie alles Blödsinn. Ich meine, der Mann ist ja Musiktherapeut. Das ist ein sehr ernsthafter Mensch. Ja, und das Witzige ist halt, ich hatte vor ein paar Tagen Diplomprüfung und die war dann auch schon hinter mir, war eine 2+. Ich war dann also auch beruhigt. Und Gratulation. Da sprach mich sogar mein Professor, danke, da sprach mich dann mein Professor sogar auf ihn an. Aha. Und er meinte, also eine Kommilitonin selbst an der Gildo Horn Hotline und ob ich den kennen würde. Und dann war ich halt noch eine halbe Stunde länger drin, weil der war dann sehr interessiert, der Mann. Bist du selbst die Professorin? Ja, weil der hat bei uns am Institut halt wohl auch studiert. Und ich will auch mal sagen, der Mann ist kein Lehrer. Also es wird so oft gesagt, ich meine, der ist auch Diplompädagoge und kein Lehrer. Und das ist ein Silke, großer Unterschied. Jetzt gib bitte zum Schluss noch deinen Tipp ab. Wie wird er morgen dastehen? Ja, ich weiß nicht. Das ist total schwer zu sagen. Aber ich sag mal, ich glaube schon, dass er unter den ersten 10 ist. Unter den ersten 10? Ja, weil er einfach auch, also ich habe jetzt schon gehört, da sind also der Mann, der bei der Lindenstraße den Carsten Flöter spielt, war nämlich auch da. Und der meinte, es wären alles Balladen sonst. Mhm. Und nur zwei, nämlich diese Israelin, also oder ich weiß jetzt nicht, ist ja Mann, also transsexuell. Ja, ja. Und er wären die einzigen, die also sowas Tanzbares hätten. Also, unter den ersten 10, das ist dein Tipp. Ja. Ich werde morgen an dich denken, wenn ich Fernsehen gucke. Alles klar. Tschüss, Silke. 20 Uhr, okay. Ja, jetzt ist Tina dran mit 21 Jahren. Ja, hallo. Tina, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ein Problem. Und zwar, wenn ich mit einem Jungen schlafe, dann habe ich so gewisse Fantasien, was ich gerne machen würde. Aber wenn es dann irgendwie soweit ist, kann ich es nicht machen. Da habe ich die totale Panik irgendwie davor. Also die Fantasien hast du, während du mit einem Jungen schläfst? Nein, davor. Davor? Also man träumt sich ja schon mal so was aus oder denkt sich was oder so halt. Was für Fantasien sind das denn? Das ist halt, dass ich ihn total verwöhne. Einfach, dass ich die Initiative ergreife und... Wie, so in den Träumen, wie verwöhnst du denn dann die Jungs? Ja. Was machst du mit denen? Ja, verführen, also das halt küssen überall und vielleicht mal fesseln oder so, und das traue ich mich halt eben alles nicht. Also nein, das sind ja schon verschiedene Themenbereiche. Also küssen überall? Ja. Wirklich überall? Ja. Prima. Und fesseln auch? Ja, das ist so ein... das ist halt irgendwie... So stelle ich mir das halt vor, jemand... Also du stellst dir vor, du fesselst einen Jungen an Armen und Beinen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, nein, nur an den Armen. Nur an den Armen. Und dann, was passiert dann? Das ist halt... er ist dann mir total ausgeliefert und... muss mir halt vertrauen. Ja. Ja, und das, ich weiß nicht, irgendwie... Und bisher hast du so etwas noch nicht erlebt? Nein. Was passiert denn dann im Bett, wenn du mit einem Jungen schläfst? Wie geht das denn dann ab? Ja, im Prinzip ergreift er dann die Initiative und führt mich. Also 0815? Ja, so ungefähr. Und das heißt, das macht dir dann gar nicht so richtig Spaß? Nein, ich meine, es macht schon Spaß, aber irgendwie bin ich dann von mir selber enttäuscht, dass ich ihm nicht das gegeben habe, was ich halt gerne wollte. Also ja, vor allen Dingen, dass du nicht das auch rausgeholt hast, was dir richtig Spaß macht. Ne? Ja, genau. So ist es ja auch. Ja. Hast du im Moment einen festen Freund? Nein. Nein. Hast du denn eine Affäre, dass du eine Verbindung hast mit einem Mann, mit dem du öfters mal schläfst? Ich hatte eine kleine Affäre mit einem guten Freund und da war das halt eben auch so. Ich meine, Tina, ich kann dir wirklich nur den Tipp geben, dass du dir fest vornimmst, beim nächsten Mal dieses durchzuziehen. Oder vielleicht auch schon vorher so ein bisschen vorzutasten. Das kann man ja in so Gesprächen auch schon mal beim Gläschen Wein und beim Kerzenschein schon mal so raustesten, ob der Typ, mit dem man eventuell dann ins Bett gehen will, ob der auch sowas steht. Hm. Also diese Fesselspiele zum Beispiel. Ja gut, okay, nein, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das war halt jetzt nur... Es muss ja nicht gleich fesseln sein. Nein. Aber du möchtest mehr initiativ sein und mehr einfach machen. Ne? Ja, genau. Und das kannst du doch dir ganz einfach als Auflage so setzen und tu es einfach das nächste Mal. Ja, das versuche ich ja. Ich meine, so mit Kerzenschein und gutem Essen, das habe ich ja schon alles durch. Das ist das Vorspiel, aber irgendwann muss es dann auch zur Sache gehen. Ja gut, und ich nehme mir das dann alles so richtig fest vor. Ja. Und wenn es dann soweit ist, ist dann irgendwie, bumm, vorbei. Warum eigentlich? Hast du denn Angst vor dem Jungen, oder? Nein, um Gottes Willen, Angst habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie versagst du dann, ne, innerlich. Ja, irgendwie. Genau. Mhm. Und bin dann auch von mir selber total enttäuscht. Was meinst du, wie gut dem Jungen das gefällt, wenn du ihn überall küsst, zum Beispiel? Ja. Er wird dir dankbar sein, er wird das super, super scharf finden. Mhm. Also du brauchst doch gar nicht Sorge haben, dass du da irgendwie Gegenreaktionen abkriegst oder so. Mhm. Das nächste Mal, Hand drauf und unter uns beiden, Siegel drauf, du versuchst es, auf jeden Fall ein Versuch. Ja, okay. Okay? Okay. Toi, toi, toi. Ja, tschüss. Okay, danke, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Kai und der ist 29. Ja, hallo Jürgen. Guten Kai. Ich habe von mir selber gar nicht so viel beizutragen. Ich habe nur eine Frage zu einer Meinung von dir. Und zwar hast du gestern in einem Nebensatz nur erwähnt, den Herrn Stoiber und die Arabella. Ja. Stoiber wolle Arabella aus dem Programm kippen. Es gibt im Moment einige Tugendwächter, die sich da profilieren, ja. Ja, genau. Mhm. Und also, wobei, soweit ich gehört habe, soll Arabella wohl nicht ganz rausgekippt werden, sondern in den Abend verschoben. Ja. Bin ich da richtig informiert? Du bist richtig informiert, ja. Also ich schätze Herrn Stauber sehr, aber ich finde dies nun ziemlich Banane, was da losgetreten worden ist. Und ich vermute auch, dass der Wahlkampf in Bayern dahinter steckt. Ja, man überlegt, oder es gibt einen Vorschlag, dass Arabella ins Abendprogramm verlegt werden soll, weil sie zu jugendgefährdend sei, angeblich. Ja, ich habe auch gelesen, dass wohl ProSieben sich da angeblich auch entschuldigt haben soll und irgendwie Besserungen gelobt hat. Mhm. Ja, mich interessiert einfach, wie du die Sendung einschätzt. Also ob du die so, wie sie ist, auch zu der Tageszeit völlig in Ordnung findest oder ob du an dem einen oder anderen... Also es gab so einige Entgleisungen und das gibt ProSieben auch öffentlich zu. Im Großen und Ganzen schätze ich die Kollegin Kiesbauer sehr. Ja, ja. Sehr. Ja. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass... ja, ist es natürlich eine harte Talkshow, das finde ich auch. Aber ich finde, dass sie, abgesehen von den einigen Entgleisungen, dass sie vertretbar ist, am Nachmittag zu senden. Mein Gott, was haben denn die Tugendwächter für Vorstellungen von Jugend und im Moment? Mein Gott, wo leben die denn? Ja. Ich finde, dass sie das sehr verantwortungsbewusst macht. Mhm. Und ich habe eine Sendung gesehen, beispielsweise auch, da ging es nicht um Sex, man muss ja auch mal die anderen Sachen hervorheben. Da ging es darum, es waren Mütter eingeladen, deren Kinder gestorben waren oder umgekommen waren. Und das hat sie so, so toll gemacht. Ah. Ich habe das nachts, ich sehe es nachts in der Wiederholung oft, weil ich am Tage nachmittags kein Fernsehen schaue. Also ich lasse auf die Arabella nichts kommen. Und ich finde, es ist einfach eine Kampagne im Moment. Ich könnte schwören, wenn der Bundestagswahlkampf und der bayerische Wahlkampf vorbei ist, spricht kein Mensch mehr darüber. Es geht ja, glaube ich, auch um die gesamte Summe dieser Talkshows. Also es heißt immer allgemein die Schmuddel-Talkshows. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch mehr als nur Arabella, soweit ich das mitkriege. Ja, es gab natürlich in der einen oder anderen Talkshow immer wieder so Fälle, wo man denkt, na, das muss ja nun wohl jetzt nicht sein. Ne? Aber im Großen und Ganzen, mein Gott, so ist das Leben halt. Ne? Lass die Leute doch erzählen. Und es geht ja auch jeder freiwillig in eine solche Sendung und erzählt von sich. Es wird ja niemand dahin gezwungen. Wie siehst du es denn? Wie konsumierst du viele von diesen Talkshows? Nee, eigentlich nicht. Also es ergibt sich manchmal etwas häufiger, eher seltener. Mhm. Also bei Arabella weniger, aber bei manchen anderen denke ich schon, also dieser Exhibitionismus, der auch betrieben wird, von den Leuten, die da eben freiwillig hingehen, gibt mir doch zu denken, diese Geilheit ins Fernsehen zu kommen. Naja, mich hat einfach deine Meinung interessiert. Also, ja, es ist eine richtige Diskussion im Moment, ne? Also alle Leute äußern sich dazu. Und gibt es denn einen von den Tageskollegen, wo du auch sagen würdest, das finde ich durchaus in Ordnung, der macht das auf einer Linie, die ich auch so vertreten könnte? Puh, schwer. Also nicht so ganz quer durch, nicht jede Sendung. Einzelne Sendungen finde ich dann gut. Zum Beispiel von Herrn Fliege gibt es einzelne, andere sind mir dann wieder ein bisschen zu salbungsmäßig. Mhm. Aber ich bin auch nicht der ganz große Nachmittags- oder Mittags-Talk. Ja. Also, du wolltest meine Meinung hören? Ich habe eine ganz kurze, banale Frage. Ja. Und zwar, ob du dich nicht etwas merkwürdig fühlst, wenn du immer mit du Domian angesprochen hast. Nein, überhaupt nicht. Das bin ich schon gewohnt seit meiner Schülerzeit. Ach so. Mhm, das ist völlig in Ordnung. Okay. Kai, mach's gut. Ja. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Silvia Liebsch, Annette Bastian, Jan Hölz, Henning Kaiser und Andrea Feist. Und ich sage euch noch unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema Stinkstiefel. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Gewalt auf der Straße. Gewalt auf der Straße. Ich wünsche euch ein sehr schönes Frühlingswochenende. Es ist ja mega scharf draußen. Und wir sehen und hören uns dann wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, ciao.